Thank you. egal, was ich mache, es kommt nur Scheiße raus. Digga, alles wird jetzt happy, was ich mache, was, jo.